Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, also mir geht's super. Ich hoffe, euch auch. Ich war heute schon um 5:30 wach. Bin super in den Tag gestartet und habe schon richtig viel erledigt. Ich musste auch zum TÜV. Meine Hummel, also der Nissan 370Z, war 4 Monate drüber. Deswegen musste ich 16 € Strafgebühr zahlen. Also auf die ursprünglichen TÜV-Gebühren von 116 € oder so muss ich nochmal 16 € drauf bezahlen für die Überfälligkeit quasi. Aber dafür habe ich jetzt 4 Monate gewonnen. Also ich habe jetzt August bis TÜV bis August 2022. Genau. Und das ist eine schöne Sache. Also an dem Auto ist ja nichts dran. Das ist ja wie eine Perle. Fahre ich auch nicht jeden Tag, sondern nur aus Spaß an der Freude. Und natürlich auch nicht im Winter. Und nur mit Sachverstand wird das Ganze bewegt. Und deswegen ist der Zustand natürlich einwandfrei und hat sofort den Segen des Prüfers bekommen. Dann war ich noch beim Sport. Ich bin gerade quasi wiedergekommen. Heute war Brust. War auch ein heißes Training, muss ich sagen. Da drin stand die Luft, aber ich war wirklich sehr energetisch. Also ich konnte alles umsetzen, was ich machen wollte. Ich habe Dips gemacht. Ich hatte richtig Power. Ich musste mich aber nach den Dips, Dips kennt ihr ja, wenn man so mit Eigengewicht oder man kann sich auch eine Kette umhängen mit Gewichten dran, so hochdrückt. Für die unteren Brustmuskeln. Ein bisschen Trizeps ist auch mit dabei. Da war das jetzt bei mir so, also man kann sich auch noch Gewichte dranhängen und so weiter, aber da war das jetzt bei mir schon so. Also ich hatte richtig Power, aber so nachdem ich dann abgesetzt habe, also nachdem ich dann meine 8 bis 10 Wiederholungen gemacht habe, so 10 Sekunden danach, wie beim Kreuzheben, der ein oder andere wird das kennen, der auch zum Sport geht, so durch die Hitze der Kreislauf so kurz so, musste sich kurz wieder fangen. Ich musste mich richtig an den beiden, diese Stäbe da, musste ich mich richtig festhalten. Aber es war gut, also muss ich sagen. Die Hitze hat zwar ein bisschen auf den Kreislauf geschlagen, aber am Ende des Tages war das wirklich ein gutes Training. Und es hat Spaß gemacht. Ich war auch richtig energetisch dadurch, dass ich gestern, wie gesagt, nur laufen war. Und ansonsten habe ich ja das Training gestern ausfallen lassen. Und ja, warum ich so energetisch war, das wird auch gleich jetzt Thema dieses Videos sein. Also Thema heute ist als Erweiterung und auch als Fortschrittsbericht quasi zu meinem letzten Video, was also meine Meinung zu NoFap und NoPMO. Und deswegen ist das Thema heute NoFap, NoPMO, Monk Mode. Und wenn du nicht widerstehen kannst, bist du quasi nicht frei. Und da möchte ich heute mal meine Erfahrung und mein Wissen mit euch teilen. Und zwar ist es ja jetzt so, dass ich ja jetzt durch meine Enthaltsamkeit quasi, also ich habe die Möglichkeit, mir ein Mädchen kommen zu lassen, da komme ich gleich drauf. Also eine ist aktuell sehr, sehr hinter mir her, sage ich mal, aber ich habe sie erstmal wieder auf Pause gesetzt. Ich habe gerade wirklich keinen Bock, meine NoFap-Periode gerade zu unterbrechen. Also weil ich halt den Benefit davon aktuell wirklich spüre. Ich habe Kraft, die geht durch die Decke. Also es ist wirklich super. Ich brauche viel weniger Schlaf. Ich schlafe ungefähr 7 Stunden mit Topfit. Also wenn ich mich um 23 Uhr hinlege, bin ich um 6 Uhr wach. Aber ich bin wach. Also es ist nicht so, dass ich da mich irgendwie aus dem Bett kämpfen muss oder so. Ich sitze schon aufrecht im Bett und überlege mir so, wie kann der Tag jetzt losgehen? Was habe ich vor? Was sind meine nächsten Schritte? Also ich bin wahnsinnig energetisch und wahnsinnig motiviert. Und das ist also wirklich unbezahlbar. Zwischendurch habe ich natürlich auch Phasen, wo ich mir denke, weil muss ich parallel dazu erzählen. Ich habe gerade eine 19-Jährige, die ich mir, wie lange ist denn das jetzt her? Die habe ich mir vor 3 oder 4 Monaten mal gegönnt. Und ich scheine bei ihr anscheinend so einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben, dass sie sich immer wieder bei mir meldet und sie möchte jetzt unbedingt irgendwie wieder in den Vollkontaktbereich mit mir, schickt mir auch Bilder von sich, die fühlt sich noch wohl in ihrem Körper, also sie ist eine glatte 8, würde ich sagen. Ich finde sie ganz attraktiv, also könnte auch für den einen oder anderen eine 9 sein, aber ich würde einfach sie als 8 bezeichnen. Wie gesagt, sie ist 19, sie ist 1,67 Meter groß bei 50 Kilo, 51 Kilo. Trainiert, gute Form, wie die halt in dem Alter sind, also das ist wirklich toll. Das ist eigentlich genau das, was ich mag. So. Und die spielt jetzt natürlich dieses Spiel, dass sie möchte schäkern, sie möchte das Ganze, das macht ihr halt wahnsinnig Spaß mit mir, auch diese Kommunikation, obwohl ich das wirklich auf ein Minimum fahre, weil das ist ja Zeitverschwendung. Es gibt nichts Schlimmes als dieses Tick-Tack, Ping-Pong, wie nenne ich das, Korrespondenz-Ping-Pong. Ja, wie hast du geschlafen und so weiter. So, und das geht jetzt so weit, dass sie wieder zu mir kommen möchte. Und ich ihr aber gesagt habe, nein, dann versteht sie gar nicht, warum nicht. So, sie wird dann recht direkt und sagt mir, was sie machen möchte. Das wäre jetzt für den einen oder anderen Bluepiller oder für jemanden, der nicht die Fähigkeit hat, wie ich zu widerstehen, wäre das jetzt also wie ein Sechser im Lotto, was die mir da schreibt, was die machen möchte. So, ich möchte es jetzt gar nicht weiter ausführen, das wisst ihr selbst. Und ich habe zu ihr Nein gesagt. Das versteht sie gar nicht. Und dann habe ich ihr nur ganz kurz erklärt, warum und wieso und dass ich was vorhab und dass ich mich davon von meinem Weg nicht abbringen lasse. Weil sie hat ja auch mein anderes Video gesehen und dann schreibt sie, machst du etwa NoFap? Ich sage ja, so, ne? Ich zieh das durch, weil ich gerade in der Phase bin, wo ich so energetisch bin, den Benefit mitnehmen kann beim Laufen, beim Sport, also im Gym und auch businesstechnisch. Also ich habe ja noch ein bisschen was vor. Ich habe nicht vor, Geld von YouTube zu verdienen. Der ein oder andere sagt, oh, hat da einen Kommentar geschrieben, dass ich ein Golddigger wäre, weil ich jetzt so ein Werbevideo, weil ich mich einmal verklickt hatte und da fünf Werbevideos in einem Video durchgelaufen sind. Also ich bin nicht der Meinung, dass ich meinen Lebensunterhalt oder meinen Lebensabend mit YouTube verbringen kann, weil die am Ende des Tages vielleicht mal $12, $17 überweisen werden. Davon kriege ich meinen Tank definitiv nicht voll. Ich habe andere Dinge, die ich plane, die ich umsetzen möchte. Also ich möchte noch eine weitere Firma gründen, die sich mit anderen Dingen beschäftigt und dafür braucht man natürlich einen klaren Kopf und Fokus. Und diesen Fokus habe ich. So, ich werde immer fokussierter gerade, von Tag zu Tag. Und das lasse ich mir nicht nehmen, indem ich mir jetzt die Kleine kommen lasse und mit der bis 3 Uhr nachts meine Performance abspule und dann bis 11 Uhr schlafe, mich aus dem Bett quäle, völlig Testosteron entleert und dann mit ihr erstmal hier ins Café del Sol zum Frühstücken fahre oder so ein Hokuspokus. Auf gar keinen Fall. Das interessiert mich überhaupt nicht. Und das geht jetzt sogar so weit, dass sie mich die ganze Zeit angeschrieben hat. Ja, und lass mich doch kommen, ist Wochenende und du wirst es nicht bereuen. Und dann schickt sie noch Bilder dazu und so weiter. Und ich habe ihr jetzt geschrieben, dass sie mich im August damit mir nicht mehr kommen braucht. Das heißt, sie kann mir jetzt im September kann sie nochmal mich anschreiben. Und ich habe sie auch geblockt. Ich habe ihr das auch geschrieben. Ich block dich jetzt, ich habe keinen Bock mehr darauf, sage ich. Du bist nur eine Ablenkung, sage ich. Du willst mich nur ablenken von dem, was ich vorhabe. Das kann ich gerade aktuell überhaupt nicht gebrauchen. Habe sie geblockt und habe ihr auch gesagt, im September entblocke ich sie wieder, kann sich wieder melden. Kann sie aber auch nicht. Es ist mir völlig egal, möchte ich an dieser Stelle wirklich sagen. Wenn sie es tut, okay, dann werde ich wahrscheinlich mir im September diese Quality Time mit ihr mal kurz gönnen, auf jeden Fall. Und dann muss sie aber auch wieder gehen nach 3-4 Stunden. Ich will mit ihr meine Zeit nicht über diesen Bereich hinaus verbringen, weil das macht für mich halt, wie gesagt, absolut keinen Sinn. Und da muss ich wirklich sagen, weil sie ist wirklich hübsch, sie ist jung, sie ist genau das, was ich eigentlich möchte, was ich in einer Frau sehe, also diese Jugend, diese Attraktivität und diese glatte Haut und braun gebrannt und so, das ist wirklich sehr attraktiv. Was mich aber stolz macht, ist, dass ich widerstehen kann, dass ich jetzt zu ihr sagen kann, nein. Und das macht mich, und das bedeutet mir so wahnsinnig viel, muss ich sagen, dass ich diese Fähigkeit habe. Jeder andere Mann würde schwach werden. Sofort. Du wirst sagen, es ist Freitagabend, die will sofort zu mir kommen. Die hat mir Bilder geschickt, die will dieses und jenes mit mir machen, hat sie gesagt, und sie wäre sofort bereit, das zu tun. So. Jetzt ist es aber so, dadurch, dass ich sie jetzt ablehne und sie ganz klar gesagt habe, nein, ist nicht möglich. Aus dem und dem Grund, habe ich ihr auch erklärt, weil ich, wie gesagt, was anderes vorhabe im Leben. Da spielt sie wirklich eine untergeordnete Rolle. Wenn es jetzt um meine langfristigen Ziele geht, weil das Leben ist ja kein Sprint, das Leben ist ein Marathon. So, und wenn es um meine langfristigen Ziele geht, weil, wie ihr ja mitbekommen habt, ich lebe zwar minimalistisch, aber trotzdem finanziell relativ frei. So, das habe ich mir erkämpft. Und das bedeutet mir mehr als jede Frau. Und ich komme ja auch aus einer Beziehung und habe gemerkt, wie schwer es für mich war, diesen Status zu erreichen, trotz der Frau. So, jetzt bin ich endlich da angekommen, dass ich endlich dieses so dankbar bin, dass ich diese MGTOW-Philosophie verstanden habe, dass ich dieses Red Pill-Bewusstsein habe, dass ich jetzt endlich meinen eigenen Weg gehen kann und meine Zeit nicht mehr verschwende. Das war einfach Wissen, was mir vorher gefehlt hat, weil ich immer irgendwie dachte, ich muss mich mit einer Frau irgendwie zusammenschließen. Und das kommt uns ja auch logisch vor. Wir werden Blue Pill großgezogen. Es ist ja völlig logisch, sich mit einer Frau zu verbinden, eine Partnerschaft, was uns da erzählt wird. Es gibt keine Partnerschaft. Entweder die Frau dominiert den Mann oder der Mann dominiert die Frau. So. Und ich dominiere den Frame. Ich dominiere die Frau. Ich sage ihr, wann sie kommen darf und ich sage ihr, wann sie nicht kommen darf. Ich sage ihr, wann sie, wie sie was wie zu machen hat, wenn sie sich hier in mein Schlafzimmer legt. Und ich sage ihr danach auch, wann sie wieder zu gehen hat. Oder ich sage ihr, was sie in der Zeit danach zu putzen hat. Ich muss den maximalen Nutzen aus dieser Frau ziehen und ich kann da auch nicht mehr schwach werden, weil ich inzwischen so erwacht bin, dass ich sogar die Gefahr sehe. Also für dieses kurze High, was ich mir mit ihr gönnen kann, das wird sich wahnsinnig gut anfühlen. Ich stehe drauf, ich muss das gestehen. Ich bin da nicht frei von. Ich bin da nicht frei von. Ich merke, wie alles in mir das möchte. Aber Der Captain ist an Deck und der Captain sagt, nein, du hast was anderes vor, du hast was Wichtigeres vor. Und mir jetzt diese Energie zu nehmen, auf diesem Level, auf dem ich mich gerade befinde, morgens topfit aufzustehen, fokussiert meine Ziele abarbeiten zu können, meine Telefonate machen zu können. Wer ist denn dann sie in der Gleichung? Weil sie, wie wir ja alle wissen, diese Frauen gehören uns nicht. Das ist immer nur für einen kurzen Zeitabschnitt. Und jetzt ist sie 19, das heißt, die hat für mich noch 2, 3 attraktive Jahre und dann ist sie für mich sowieso nicht mehr interessant. Das klingt hart für den einen oder anderen, aber mit meinem Wissen, das ich inzwischen erlangt habe, muss ich sie genau dann, breche ich komplett. Also ab und zu gönne ich sie mir dann jetzt, würde ich so sagen, solange sie mir verfügbar ist, und das ist sie gerade maximal, dann gönne ich sie mir. Aber wenn sie mir auch nicht verfügbar ist oder wenn sie sich im September nicht meldet, spielt überhaupt gar keine Rolle für mich. Es ist mir völlig egal. Was sie aber jetzt richtig interessant findet, ist, dass ich diese Power habe, weil sie hat ja auch vor mir Vollkontakt mit anderen gehabt. Wie gesagt, die ist 19, die ist attraktiv, die kann quasi jeden Mann bekommen, aber mich nicht. Und das steigert meinen Wert in ihren Augen absolut durch die Decke. Weil sie auch weiß, wenn sie jetzt in den Genuss kommt, meine scharfe Soße im September testen zu dürfen, dann ist das was ganz Besonderes für sie, weil sie weiß, wie eisern ich bin und dass ich nicht mal dann schwach werden muss. Das entscheide ich dann. Ich habe die Kontrolle. Wenn ich das möchte, möchte ich das. Wenn ich mir das jetzt bewusst gönne, wenn ich mich bewusst dafür entscheide, tue ich das. Kann aber auch sein, dass ich mich bewusst nicht dafür entscheide, weil ich sage, für dieses kurze Hochgefühl, nichts anderes ist das, den Verlust wieder von diesem Drive zu haben möglicherweise, oder dass ich sage, wie, okay, jetzt bin ich rückfällig geworden, jetzt hatte ich das O von PMO, so wie es bestimmt ist mit einer Partnerin, und das war so gut, jetzt gönne ich mir jetzt am nächsten Tag nochmal. Und vielleicht gönne ich es mir nochmal, oder vielleicht gönne ich es mir auch 3-mal hintereinander. Das ist natürlich mit Gefahren verbunden. So, weil, wie gesagt, dieses Belohnungssystem, dieses Oxytocin-System, ich hatte ja in anderen Videos darüber gesprochen, und da möchte ich auf gar keinen Fall hin. So, und da bin ich wirklich mir der Sache bewusst. Und genauso, und da bin ich wirklich wahnsinnig stolz auf mich. Also ich muss sagen, ich bin wirklich, und das bedeutet mir mehr als alles andere, dass ich stolz auf mich bin und dass ich nicht enttäuscht von mir selbst bin. Ich hatte das ja bei Nicolo im Livestream auch mal gesagt, wenn ich mir jetzt vornehme, beispielsweise 10 Kilometer oder 15 Kilometer zu joggen, dann laufe ich auch 15 Kilometer, weil alles andere ist für mich selbst nicht akzeptabel. Wenn ich jetzt weniger laufe, dann bin ich danach nicht zufrieden. Dann habe ich nicht durchgezogen, dann war mein Wille nicht eisern genug. Und da bin ich halt in der Lage, weil ich halt im Leben schon durch so viele schwierige Durststrecken, also so schwierige Strecken halt einfach im Leben überwinden musste, weiß ich halt, dass der Weg des geringsten Widerstandes halt nur am Anfang gepflastert ist. Und auch jetzt am Beispiel mit dieser Frau oder mit dieser jungen Frau, ich will ein Mädchen sagen, der ich jetzt widerstehe, so ganz bewusst, weil ich halt was anderes vorhab, ist es jetzt so, dass sie, was sie will, spielt keine Rolle. Es ist jetzt so, dass mich das jetzt wahnsinnig stolz macht, weil ich jetzt weiß, okay, meine Biologie will das logischerweise, aber ich bin stärker. Mein Wille ist stärker als das. Ich kann widerstehen und deswegen bin ich frei. Ich kann mich bewusst dafür entscheiden oder auch bewusst dagegen entscheiden. Ich bin kein Sklave von meinen Trieben. Und da bin ich wahnsinnig stolz auf mich. Dass ich nicht mehr wie früher, also früher noch vor, weiß ich nicht, vor 3 Jahren, 4 Jahren, ich hätte mir das nicht entgehen lassen. Ich hätte der Kilometer verabreicht ohne Ende. Und jetzt durch dieses Bewusstsein und dieses ganze Wissen, was ich angesammelt habe, und bin ich wahnsinnig stolz auf mich, dass ich einfach sagen kann, nicht mit dem Commander. Und ja, Männer, da muss man hin als Mann. Da muss man hin. Weil jetzt ist es nämlich so, dass das kennt sie auch nicht. Jeden anderen Mann kann sie mit dem, was sie zu bieten hat, auf der SMV-Skala, in dem Alter, mit dieser Ausstrahlung, kann sie sofort bekommen. Aber mich nicht. Sie kann jeden Strulli kann sie jetzt bekommen. Aber mich nicht. So, wo ist jetzt der Wert von wem? Das muss jeder für sich selber ermitteln. Ich habe das für mich definiert. Und das finde ich super. Das finde ich wirklich super. Und das kommt auch jetzt gerade durch dieses NoFap und NoPMO, wo ich mich gerade befinde. Und da merke ich gerade, wie, also beispielsweise, ich habe jetzt gestern war ich nur joggen. Irgendwann hatte ich jetzt mal Rücken trainiert mit ein bisschen Bizeps. Und jetzt heute habe ich Brust gemacht mit Trizeps und so weiter. Also ich habe jetzt den Bizeps gar nicht trainiert und trotzdem ist er da. Also das ist verrückt. Und das kommt halt, weil dieses Testosteron-Level da ist. Und ich merke einfach, wie ich diese Energie und diesen Drive habe. Und den möchte ich jetzt umsetzen für etwas, was mir was bringt. Und das bringt mir gar nichts. Das bringt mir gar nichts. Das bringt mir ein kurzes High und das war's. So. Und dann bin ich möglicherweise wieder tiefer vom Testosteron-Level, als ich jetzt gerade bin. Und wie gesagt, ich bin ja jetzt auch schon 38, ich werde jetzt tatsächlich sogar diesen Monat schon 39. Und auch in meinem Alter, ich habe natürlich nicht mehr das Testosteron-Level wie ein 25-Jähriger. Also wenn ich das jetzt mit einem 25-Jährigen bei uns aus dem Gym vergleiche, der hat natürlich noch ganz andere Testosteronwerte. Also wenn der trainiert, wie sich das umsetzt an seinem Körper, das ist also wirklich gewaltig. Das ist halt in dem Alter so, der hat ganz andere Testosteronwerte von den natürlichen Werten, die er halt einfach hat, als ich. So. Und ich konzentriere mich jetzt darauf, oder beziehungsweise ich übernehme die Kontrolle an Deck, der Captain ist auf der Brücke, und mache das jetzt bewusst. Und das ist der tatsächliche Gewinn, weil ich jetzt, wie gesagt, fokussiert endlich mal das durchziehen kann, was ich eigentlich schon immer durchziehen wollte, aber mein Leben lang abgelenkt war, weil ich mich immer wieder habe vom Kurs abbringen lassen. Und das habe ich nicht mehr vor. Und so, genau so solltet ihr es auch mal probieren und diese Stärke einfach in euch finden. Probiert es einfach mal aus, weil, wie gesagt, wenn ihr nicht widerstehen könnt, seid ihr nicht frei. Das ist tatsächlich so. Wenn man dem nachgibt, weil man diese Willensstärke nicht hat, dann ist das keine Freiheit. Das ist Sklaverei. Dann seid ihr Sklave eurer eigenen Biologie. Und das ist für mich keine Option. Ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich wie immer auf eure Meinung in den Kommentaren. Ich freue mich auf eure Daumen hoch auf jeden Fall. Und ich freue mich auf eure Abos. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!